Mein Atem riecht nach Kokosöl, Professor. Aber ich kann ja nicht ewig die Luft anhalten. Geschwollenes Zahnfleisch. Fieber. Die beiden Backenzähne muss ich entfernen. Die Verwalterin ihres Hauses, die mich geholt hat, ist wirklich eine freundliche Person. Für einen kranken Japaner, meinte sie, gibt es nichts Besseres als einen japanischen Arzt. Der einäugige Karpfen. Hörspiel nach der Erzählung Der Sündenbock von Kenzaburo Ue. Aus dem Japanischen von Buki Kim. Übrigens, ich habe Sie schon mal gesehen, Professor, im Supermarkt. Ich bin Ihnen bestimmt nicht aufgefallen. Es ist nämlich meine Art, mich wie eine Echse zu ducken. Dann richte ich meinen runden, graumelierten Kopf auf und spähe umher. So reagiere ich auf jeden, der mir wie ein Japaner vorkommt. So oft hier jemand aus meinem Dorf auftaucht oder jemand aus dem Dorf in Kolumbien, ich lasse sie immer ins Leere laufen. Sie wollen mich zurückholen. Von der Botschaft wird natürlich behauptet, ich würde mir das alles nur einbilden. Aber ich bleibe bei meiner Ansicht. Deswegen müssen Sie, Professor, nicht unbedingt mit meinem Dorf zu tun haben. Das würde ich nicht behaupten. Was hätte ich auch davon, einem fremden Menschen meine Ansichten aufzudrängen? Wenn ich fremd sage, Professor, meine ich damit jeden außer mir. Den anderen Menschen allgemein, nicht Sie persönlich. Nehmen Sie es mir also nicht übel. In dem Supermarkt an der Insurgentes entdeckte ich sie an einem Freitag, als am Fleischstand wieder mal Paella im Angebot war. Ursprünglich hatten sie wohl die Absicht, sich eines von den gewöhnlichen Brathühnern zu kaufen, die sich an diesem Stand sonst immer an den Spießen drehten und mit flüssigem Fett traktiert werden, dass es nur so zischt. Da stattdessen Paella zu haben war, macht es ihnen nichts aus, dass sie das Brathuhn nicht bekommen konnten. Was sie in diesem Moment empfanden, gab ihrem Gesicht einen Ausdruck wie falsche Rechnung mit glücklichem Ausgang. Lassen Sie sich vorweg etwas gesagt sein, was zu den Einsichten gehört, die ich aus Erfahrung gewonnen habe und deshalb wohl auch einem gebildeten Mann wie Ihnen nahelegen darf, Professor. Falsche Rechnungen mit glücklichem Ausgang, die gibt es auf dieser Welt nicht. In dem Supermarkt sah ich sie später noch einmal, und zwar in der Weinabteilung. Sie hatten sich so weit zu den Flaschen vorgebeugt, dass sie fast schon anstießen, entweder aus Kurzsichtigkeit oder weil sie mit dem Spanisch auf den Etiketten Probleme hatten. Hätte ich hinter ihnen gestanden, sie hätten es gar nicht bemerkt. Dort in der Weinabteilung wurde mir auch klar, wie es um ihre Finanzen bestellt ist. Wer gerne trinkt oder etwas Gutes sucht, greift doch zu importiertem Wein, französischer Wein, spanischer oder wenigstens einer aus Argentinien. Aber sie waren bei dem Wein aus Mexiko, immerhin bei dem Regal mit den besseren Sorten. Davor gingen sie unschlüssig hin und her. Jedenfalls hatten sie sich am Ende für einen Rotwein und einen Weißwein entschieden. An die Kassiererin werden sie sich nach dem, was dann geschah, sicher noch erinnern. Eine junge Mestizin von kindlicher Statur. Dieses Mädchen nahm die Flaschen und stellte sie mit geübtem Griff auf den Kopf. Der Wein wurde auf Trübung kontrolliert. Und wie haben Sie darauf reagiert, Professor? Sie erstarrten, auf einem Bein stehend, das andere krampfhaft in der Luft haltend, den Oberkörper zusammengekrümmt. Obwohl ihnen unbegreiflich war, welchen Grund die Kassiererin haben sollte, mit den Flaschen auf sie einzuschlagen, waren sie bereit, die unverdiente Strafe hinzunehmen. So standen sie da, die Augen halb geschlossen. Die Kassiererin starrte sie verblüfft an, während der Geschäftsführer das verächtliche Lachen des mexikanischen Machos von sich gab. Sie erinnern sich bestimmt noch daran. Da hätte ich sie ansprechen sollen, aber ich konnte mir selber das Lachen kaum noch verkneifen und flüchtete eilig hinaus. Bei den Japanern in Mexico City habe ich so etwas nie beobachtet. Aber mir fiel ein, wie ein paar von den Leuten aus meinem Dorf damals auf dem Frachter auf die weißen Matrosen reagiert hatten. Auf ein lautes Geschrei der Matrosen hin zuckten sie alle zusammen wie geprügelte Hunde. Sah genauso aus wie bei ihnen. Und dann noch dieses seltsame Viertel zwischen der Insurgentes und der Nuevo Leone. Eigentlich kaum eine Gegend für Japaner. Man wird im näheren Umkreis nicht ein japanisches Restaurant finden. Hier hatten sie sich einquartiert, Professor. Offensichtlich allein. So viel sagten mir ihre Einkäufe. Musste eine solche Lebensweise nicht ein Ausdruck ihrer Haltung gegenüber Japan und den Japanern sein? Der Gedanke, dass eine Unterhaltung mit ihnen vielleicht lohnenswert wäre, versetzte mich in Erregung. Der Verdacht, sie könnten von meinen beiden Dörfern den Auftrag haben, mich zu suchen, war natürlich geblieben. Mein Vorsatz war daher, sie bei nächster Gelegenheit anzusprechen, dabei aber vorsichtig vorzugehen. Doch dann liefen sie mir nicht mehr über den Weg. Dabei wohnen wir im selben Viertel. Nur einmal kam es mir so vor, als wären wir uns fast begegnet. Bei der Nuevo Leone, wo die Prostituierten im Auto die Runde machen. Dort gibt es auch zwei Hotels, in denen die Damen mit ihren Kunden absteigen. Das eine liegt östlich der Insurgentes, das andere westlich. Vielleicht lohnt der Versuch, Ihnen den Unterschied zwischen den beiden Häusern zu erklären. Sofern man tagsüber hingeht, sieht man bei diesen beiden alten Hotels über dem Eingang das dichte Geflecht einer Bougainvillea herabhängen. Beide sind von derselben dunkelrot blühenden Art. Bei genauerem Hinsehen unterscheiden sich die Blüten jedoch im Farbton. Die einen sind etwas heller. Das Hotel westlich der Insurgentes ist umgeben von zahlreichen kleinen Läden. Ein Kino gibt es dort auch. Da lauern im Durchgang zur Toilette Strichungen mit aufreizenden oder bloß brutal gemeinten Blicken. So eine Gegend ist das. Dort liegt das eine Hotel, das mit der dunkler blühenden Bougainvillea. Dagegen östlich der Insurgentes eine reine Wohngegend. Dort steht auf einem dreieckig von Straßen eingefassten Grundstück das andere Hotel. So nackt, als hätte man ihm die Haut abgezogen. Das ist das Haus mit den helleren, schon ins Orangene gehenden Blüten. Bei dem Hotel mit den dunkleren Blüten lassen die Prostituierten ihre Autos lieber in einer Seitengasse stehen und gehen mit den Männern zum Hintereingang hinein. Vor dem Hotel mit der helleren Bougainvillea hingegen stellen die Frauen ihre Autos ringsum ab und gehen vorne hinein unter einem Bogen von Blüten hindurch. Einfach so, in aller Öffentlichkeit. Wieso verhalten sich die Prostituierten der beiden Hotels so unterschiedlich? Das verstehe ich eigentlich bis heute nicht. Ich glaube, man könnte bei jedem Mexikaner, den man fragen würde, welche der beiden Blütenfarben wirklich typisch für Mexiko sei, aus der Antwort sogar auf seinen Charakter schließen. Wenn Sie die beiden Bougainvilleen gesehen hätten, Professor, würde ich zu gern auch von Ihnen hören, welche Ihnen typisch für Mexico City erscheint. Ich erzähle das, weil ich meine, dass ich sie in dem Hotel mit den helleren Blüten einmal fast getroffen hätte. Ich fand es beruhigend, dass sie nicht im Hotel mit den dunklen Blüten waren, um sich eine Frau zu kaufen. Demnach, Professor, brachte ich ihnen ganz intuitiv ein gutes Gefühl entgegen. Nicht wahr? Genauer gesagt, Professor, stellte ich mir vor, dass es so war. Wenn ich also glaube, Sie in jenem Hotel beinahe getroffen zu haben, denken Sie vielleicht, ich sei dort gewesen, um mir selber eine Prostituierte zu kaufen. Ich hätte es durchaus nicht nötig, dergleichen zu bemänteln, doch ich hatte dort als Arzt zu tun. Um mich in Mexiko ärztlich zu betätigen, fehlt mir eigentlich die Qualifikation. Es verbietet sich schon wegen der Leute, die herkommen und mich suchen. Man mag der Ansicht sein, die Leute in dem kleinen Dorf auf Shikoku hätten längst auf mich verzichtet. Kein Mensch käme mir hinterher, es rechnet über den Pazifik. Und meine Furcht sei eine Zwangsvorstellung. Wer das so sieht, wird auch die Verfolger aus dem anderen Dorf in Kolumbien für meine Einbildung halten. Das ist gut möglich, denn Kolumbien liegt ziemlich weit weg von Mexiko. Außerdem spricht keiner von diesen Leuten Englisch oder Spanisch. Was Sie sprechen, ist ein vom Dialekt entstelltes Japanisch, das nicht mal in Tokio Aussicht hätte, verstanden zu werden. Der Verfolger aus diesem meinem Dorf ist vielleicht nur meine Einbildung. Andererseits, wenn Leute aus meinen beiden Dörfern auf der Suche nach mir sind, kann das wirklich niemand anders wissen als ich. Muss ich also nicht auf meine Weise weitermachen? Das ist eben das Prinzip meines Daseins geworden. Ständig in Furcht vor den Verfolgern zu leben und ihnen ständig auszuweichen. Eines Tages werde ich das aber von Grund auf ändern. Und ich weiß auch schon wie. Die Vorbereitungen sind bloß noch nicht weit genug gediehen. Jedenfalls, so bin ich spät nachts in jenes Hotel gekommen. Als Arzt. Professor, ich habe nicht vor, die Notwendigkeit einer Arbeit, die in Abtreibung für Prostituierte besteht, vor Ihnen zu rechtfertigen. Durch ärztliche Schmutzarbeit wie diese habe ich zu den Menschen in dieser Wildnis Kontakt bekommen. Wie werden in Mexiko Abtreibungen durchgeführt? Wie müssen bei den jungen Mestizinnen, die aus der Provinz kommen und die in Mexico City die Wahl haben, Dienstmädchen oder Prostituierte zu werden, unerwünschte Schwangerschaften ausgehen? Sie, Professor, werden das besser wissen als ich. Was ich von der Realität zu erfahren kriege, hat seine Grenzen und ergibt ein ziemlich schiefes Bild, während Sie mit Lateinamerika-Spezialisten verkehren. Ich für meinen Teil nehme meine Tasche und mache mich auf den Weg. Mal zu dem einen Hotel, vor dem die Bougainvillea heller blüht, mal zu dem anderen, wo sie dunkler blüht. In der Tasche habe ich ein Narkosemittel, das aus Heilkräutern der Indios besteht, und die Instrumente zum Ausschaben. Ob aber jede, die zu mir kommt, auch Prostituierte ist oder nicht doch ein Dienstmädchen? Vielleicht ist es auch eine, die im Supermarkt an der Kasse sitzt. Mir ist das jedenfalls egal. Ich mache meine Arbeit. Weiter nichts. So auch damals, in dem Hotel mit den helleren Blüten. Es war schon kurz vor Mitternacht, als ohne anzuklopfen eine Mestizin zu mir ins Zimmer kam. Splitternackt und mit verlegener Miene. Es war nicht die Verlegenheit eines Mädchens, das ich mir zum Ausschaben vornehmen musste. Sie kam wegen einem Japonés, der kein Wort Spanisch verstand. Er war allein. Gewöhnlich tauchten Kunden wie die Japoneses zu dritt oder zu viert auf. Doch dieser war allein. Dieser Japonés hatte unbedingt ein Kondom benutzen wollen. Er bestand darauf. Doch mittendrin war das Kondom von seinem Penis verschwunden. Und obwohl sie überall suchte, war es nicht zu finden. Der Japaner beschimpfte und verdächtigte sie. Ich sollte nun die Schlichtung übernehmen. Statt der Prostituierten zu folgen und den Dolmetscher zu spielen, bat ich sie als Arzt, sich auf alle Viere niederzulassen. Als sie das Kondom vorzeigte, das ich ihr aus der Scheide entfernt hatte, musste sie schallend lachen. Die bekümmerte Miene, mit der der Japonés jetzt da saß, erklärte ich ihr mit seiner Angst vor einer mittelamerikanischen Geschlechtskrankheit und gab ihr 5-6 Körnchen eines Antibiotikums in Papier eingewickelt für ihn mit. Darauf ging die Mestizin. Und es kehrte Ruhe ein. Und ich, Professor, ich habe mir überlegt, ob nicht Sie dieser Japonés gewesen sein könnten. Nicht etwa aufgrund konkreter Anhaltspunkte. Sie brauchen sich nicht aufzuregen, ich habe das nur mal so konstruiert. Was die nähere Umgebung betrifft, Professor, ist mir allerdings kein anderer Japaner eingefallen. Diese meine Vermutung wird Ihnen, Sie sind ja ein Intellektueller, sicher das Gefühl geben, mich bis auf den Grund meiner Seele durchschaut zu haben. Was Sie jetzt denken, wird im Großen und Ganzen sogar richtig sein. Dass so ein Japaner, der sich in einem Supermarkt merkwürdig ängstlich benimmt, zu einem Typ gemacht werden, der ins Bordell geht. Dieser sonderbare Japaner soll nach meinem Willen real existieren, weil ich allein in Mexiko einen Japaner wie diesen so gut gebrauchen kann. Er soll unbedingt sein, was ich immer behaupte und keiner ernst zu nehmen scheint, ein Verfolger aus meinen beiden Dörfern, weil ich mir das so wünsche. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich das höre. Ich halte mich stets bereit. Jeden Augenblick können Sie da sein. Darum muss ich bereit sein. Wenn ein Verfolger kommt, muss ich ihm voraus sein, indem ich ihn schon erwarte. Nichts ahnen, von hinten überwältigt zu werden und mir erst dann, wenn es zu spät ist, zu sagen, jetzt ist er da. Das darf mir nicht passieren. Besser, ich bin rechtzeitig auf ihn eingestellt. Deshalb habe ich meine Sinne darauf trainiert, jeden Verfolger gefühlsmäßig wahrzunehmen. Mit Gewalt bringen Sie mich nicht zurück. Aber vielleicht würde es Ihnen gelingen, mich zu überreden. Und ich mache der schon so lange dauernden Reise ein Ende und gehe wieder in das Dorf nach Japan. Irgendetwas tief in der Seele regt sich tatsächlich, wenn ich daran denke. Doch das ist nur in solchen Augenblicken der Fall. Nüchtern betrachtet möchte ich keinesfalls zurück. Dass ich mich so mit Ihnen beschäftigt habe, Professor, was ich jetzt sage, wird Sie vielleicht empören. Es lag an der Ähnlichkeit, die Sie mit mir haben. Oder besser mit jenem, der ich damals war, als ich nach Mexiko flüchtete. Womöglich glauben Sie jetzt, Professor, ich sei nicht ganz bei Trost. Gesetzt den Fall, so würden Sie sagen. Es hat diese Ähnlichkeit gegeben. Wie konnten Sie dann mich, der ich Ihnen, dem Flüchtling, angeblich so ähnlich war, in Verdacht haben, Ihr Verfolger zu sein? Aber bedenken Sie, das Dorf, jenes nämlich, das zuerst da war und von dem das andere in Kolumbien die Fortsetzung ist. Es handelt sich um ein Dorf, das sich zwar auf den ersten Blick in nichts von anderen Dörfern zwischen den Bergen auf Chicoco unterscheidet, aber seine Bewohner haben etwas Besonderes an sich. Den Beweis für diese Absonderlichkeit sehen Sie in mir. Also, da ist ein Dorf, das erst einen Menschen wie mich hervorbringt und ihn dann verfolgen lässt. Ist es da nicht natürlich auch anzunehmen, dass der Verfolger Ähnlichkeit mit mir haben wird? Ist es nicht überhaupt sehr oft so, dass zwei Menschen, die sich zu Hause nicht im Mindesten ähneln, in der Fremde einander plötzlich gleichen, wie zwei Insekten derselben Art? Nach langen Jahren ohne Familie und ohne ordentlichen Beruf bin ich hier gewiss heruntergekommen. Doch auch der Verfolger. Mehr als ein Flugticket dürfte er kaum bekommen haben. Er wird zusehen müssen, durch Arbeit am jeweiligen Ort die Mittel für seinen Unterhalt und die Reisen selber zu verdienen. Genau wie ich. Bestimmt ist es bitter, so zu leben. Doch einen Vorzug hat die Sache. Wer die Verfolgung einmal auf sich nimmt, kann, wenn er nur will, ein Leben lang dabei bleiben. Denn was dem einen die Flucht, ist dem anderen Verfolgung. Das ist das Einzige, was uns unterscheidet. Da ich selber wie im Auftrag des Dorfes lebe, eben nur in der Rolle des ewigen Flüchtlings. Könnte nicht auch er, mein Verfolger, dabei bleiben wollen, mich weiter zu verfolgen, solange er lebt? So habe ich sehr wohl Grund, die mich verfolgende Macht zu fürchten. Dabei gilt dem Verfolger eine nicht zu leugnende Sehnsucht. Das ist doch selbstverständlich, nicht wahr, Professor? Verstehen Sie nun, was mich tief im Inneren bewegt hat, als ich Sie im Supermarkt sah? Wenn Sie nun trotz allem darauf bestehen, nicht mein Verfolger zu sein, kann ich Ihnen ja ruhig erzählen, warum ich von den Dorfleuten eigentlich verfolgt werde. Wenn ich Ihnen bei dem unglaublich geschwollenen Zahnfleisch zwei Zähne ziehen soll, müssen wir sowieso erst warten, bis das Betäubungsmittel wirkt. Wie schon gesagt, fehlt mir die Qualifikation, um hier in Mexiko offiziell als Arzt zu arbeiten. Daher bin ich nicht in der Lage, mir Narkosemittel zu besorgen, wie sie die westliche Medizin verwendet. Es bleibt also bei dem Kräuterextrakt, demselben, das ich den Mädchen vor der Abtreibung gebe. Es tut schließlich auch seine Wirkung. Es dauert eben nur länger. Aber lang ist auch die Nacht. Und mir bleibt genügend Zeit zu erzählen. Also, meine Geschichte. Sie beginnt mit dem Hochwasser in jenem Herbst, als ich gerade 10 Jahre alt war. Alle unsere Nachbarn kamen damals durch einen Erdrutsch ums Leben. Unsere Familie stürzte mit dem Haus in den Fluss. Nur ich konnte gerettet werden. Das war ein Jahr vor Kriegsende. Sie müssten ungefähr im selben Alter sein wie ich, Professor, und werden bestimmt noch wissen, wie häufig es damals Hochwasser gab. Das lag an den fehlenden Bäumen. Man hatte sie im Krieg aus Mangel an Rohstoffen abgeholzt. Starke Regenfälle führten sofort zu Hochwasser. Wie oft starrte ich vom Vorgarten unseres Hauses auf den anschwellenden Fluss hinunter. Wenn man in diesem Dorf zwischen den Bergen aus dem eigenen Haus auf den Fluss hinuntersehen konnte, wohnte man unter nicht sehr günstigen Bedingungen. Auf dem gerodeten Hang standen 5 solcher Häuser. Der Hang hatte einen felsigen Untergrund, doch die Erdschichten darüber erodierten, bis sie am Ende völlig wegbrachen. Dass an dieser gefährlichen Stelle überhaupt Häuser gebaut wurden, das hatte im Nachhinein betrachtet durchaus Sinn. die Topographie meines Dorfes auf Shikoku, so wie sie die Karte im Kopf eines Kindes zeigte, umfasste den von Ost nach West fließenden Odagawa und beiderseits davon Berghänge, zwischen den Bergen auch enge Täler und überall verstreut Siedlungen. All diese Siedlungen zusammen bildeten das, was die Leute das Dorf nannten. Ein Stück weiter am Fluss entlang war ein schmaler Streifen Tal Naruya genannt, wo das Dorf sein Zentrum hatte. Von hier aus führte eine Betonbrücke über den Fluss. Dort waren die Läden. Es gab sogar ein mörtelverputztes Sake-Lokal und außerdem Gemeindeamt, noch den Shinto-Schrein und den buddhistischen Tempel. Die nach dem Erdrutsch fortgespülten Häuser, jene fünf, die unsere Siedlung bildeten, gehörten nicht zum Naruya, aber auch nicht zu dem Dorf. Dass das irgendwie eigenartig war, habe ich als Kind vage empfunden, aber nicht wirklich begriffen. Ob die Bewohner aus einer anderen Gegend zugezogen waren? Wahrscheinlich. Nach allem, woran ich mich erinnere, sind aber unsere Häuser die ältesten des Dorfes gewesen. Zugezogen wären demnach schon die Eltern meiner Eltern. Seitdem müssen die Leute in den fünf Häusern abseits gelebt haben und die anderen müssen gewusst haben, wie gefährlich die Stelle am Hang war. Sie wussten es die ganze Zeit und schwiegen dazu. Ist das nicht eine durchtriebene Bande, Professor? Das ganze Dorf, von den Alten bis zu den Kindern? Doch ich, als ahnungsloses Kind von 10 Jahren, kam mir nicht als Außenseiter vor. Nur eins war mir verhasst. Zu dritt durch das Dorf zu gehen, vorneweg meine Mutter, die einen Fahrradanhänger zog, und dahinter schiebend meine Schwester und ich. Mit dem Karren voller Haushaltswaren ging es von Haus zu Haus. Wir taten etwas, das gegen die Regeln war. Hinter dem Rücken der Händler drängten wir den Leuten minderwertige Sachen auf. Jedes Mal zu spüren, wie sie auf einen herabsahen und sie dafür ebenfalls aus tiefstem Herzen zu verachten, das war mir immer widerwärtig. Deshalb wollte ich, dass meine Mutter den Hausierhandel aufgab. Aber wenn ich ihr das sagte, bekam ich zur Antwort: Sieh dir unser Feld an. Kann man davon etwa leben? Das Feld, das mein Vater bestellte, war nur ein schmaler Streifen am Berghang, voller Steine. Einfach armselig. Dann kam das Hochwasser. Es begann mit Taifun und strömendem Regen. Der Odagawa schwoll an. Den Fluss in der Mitte zum Berg türmend stürmten die Wassermassen heran, beobachtet von den Erwachsenen unserer fünf Häuser. Sie standen in Regenumhängen in ihren kleinen Vorgärten und starrten hinunter. Wir Kinder wurden ins Haus geschickt. So oft dann unten Treibholz an den Felsen prallte, hüpfte mein Körper von der Matte hoch, auf der ich saß. So heftig war die Gewalt des Wassers und sie steigerte sich im Laufe der Nacht, ohne dass auch nur einer aus den fünf Häusern die Flucht ergriff. Verwandte oder sonst wen, der Zuflucht bieten konnte, hatte ja niemand. Am Morgen darauf war der Sturm etwas weniger heftig. Manchmal brach sogar die Sonne durch. Daher standen Erwachsene und Kinder diesmal gemeinsam draußen, um nach dem Fluss zu sehen, dass sich dort unten ein Unglück anbahnte. Werden alle gespürt haben. Geflüchtet ist dennoch kein einziger. Zur Flucht fehlte das Ziel. Bald zogen sich alle in ihre Häuser zurück. Dort saßen sie, jede Familie für sich, und lauschten auf das dumpfe Dröhnen, das durch den Boden drang. Das nächste in meiner Erinnerung ist, dass ich in schlammigem Wasser treibe. Der abgestürzte Hang hatte den Fluss vorläufig blockiert. Mein Vater zog mich auf das Strohdach unseres Hauses hinauf. Ich war nass bis auf die Haut. Spürte am ganzen Körper viele kleine, schmerzhafte Stiche, als wäre ich in eine Grube voller Disteln gefallen. Dazu die eisige Kälte. Das Dach trug meinen Vater, meine Mutter, meine Schwester und mich. Alle anderen, die Nachbarn und mein Großvater, waren bereits ertrunken. Dann durchbrach das gestaute Schlammwasser den Damm und stürzte flussabwärts. Wie in einem Ozean sah es ringsum aus, inmitten der trüben Flut, in der das Strohdach, auf dem wir saßen, schwankend abwärts trieb. In meinem Dorf nun passierte es so gut wie jedes Jahr, dass das Hochwasser auch Menschen mit sich riss. Und wann immer das geschah, kam jemand mit dem Ruf: Mann im Strom, den Weg am Fluss hinuntergerannt. Der Ruf vervielfachte sich, je mehr Leute diesen Weg herunterrannten, weil sie den im Wasser treibenden von der Betonbrücke beim Naruya sehen wollten. Ihn aus dem Fluss zu retten, war bei Hochwasser gegen die Strömung sowieso unmöglich. Selber im Wasser treibend, sah nun auch ich die Menschenmenge, die uns auf der Brücke erwartete. Ihre gellenden Rufe klangen kreischend hoch. Das beruht auf dem Doppler-Effekt, Professor, denn wir rasten mit größter Geschwindigkeit auf sie zu. Das Brausen des Wassers war so laut, dass ich nicht verstand, was sie riefen. Aber ich sah, wie das Wasser auf dem Brückenpfeiler treffend emporstieg, hoch wie ein Berg. Gleich würden wir unter ihm begraben werden. Das war der Moment, in dem ich bemerkte, dass neben unserem Strohdach der Pferdestall unseres Nachbarn trieb. Ganz allein sprang ich hinüber. Dann sauste ich auch schon unter der Brücke hindurch, während das Dach mit meinen Eltern gegen den Brückenpfeiler prallte und kenterte. So bin ich mit meinen 10 Jahren als Einziger mit dem Leben davongekommen. Doch nun, Professor, nahm mein Geschick eine seltsame Wendung. Das elternlose Kind aus der Außenseitersiedlung wurde im Dorf zum gehätschelten Liebling. Der Bürgermeister nahm mich in seine Familie auf. Ich bekam ein eigenes Zimmer. Zuletzt hatte dort der jüngste Sohn gelebt, der an einer Lungenkrankheit gestorben war. Zur Hinterlassenschaft des Jungen gehörten Bücher über das Weltall und über Schmetterlinge, aber auch ein Grammophon mit Kurbel, und all diese Dinge sollten nun mir gehören. Kein zweites Kind im Dorf hat ein eigenes Zimmer und dazu noch so viele Sachen. Ein derart bevorzugtes Kind war ich aus 2 Gründen geworden. Legende 1 war mein Sprung von dem Strohdach hinüber auf den Pferdestall. Meine Eltern, sagte man, hätten sich an das Strohdach geklammert. Ich dagegen hätte ungeheuer mutig gehandelt. Legende Nummer 2 zufolge hatte ich mich in der reißenden Strömung vor dem Schrein verbeugt. Nachdem ich unter der Brücke hindurch gerast war, hatte ich mich zu dem Schrein gewandt, der dem Gott Oyama Tsumi no Kami geweiht ist, und verbeugt. Die Leute, die mir nachblickten, hatten das gesehen. Professor, ich war 10, eine Weise, darauf angewiesen, mich im Leben so gut es ging zu behaupten. Ich musste doch bemüht sein, mir diesen Status als Lieblingskind zu erhalten. Deshalb ließ ich diese beiden Heldenlegenden unwidersprochen. Fragte mich jemand danach, war meine Antwort ein stummes Lächeln. Trotzdem, ganz wohl war mir dabei nicht. Zunächst die Sache mit dem Schrein, Professor. Ich kann mich dort unmöglich verneigt haben. Unmöglich, weil sich unsere 5 Familien diesem Schrein an Shinto-Feiertagen nicht einmal nähern durften. Ich lief höchstens mal die Steintreppen hoch, wenn ich hinter Zigarden her war oder wenn ich die Karpfen füttern wollte, die dort in einem Teich gehalten wurden. Angeblich hatten sie nur ein Auge, doch das habe ich nie gesehen. Und vor einem Gott, der ihm verboten war, sollte ein Kind in Todesangst an das Dach eines Pferdestalls geklammert sich verneigen? Über diese Legende, Professor, habe ich mir später, als ich schon studierte, Gedanken gemacht. Und zwar folgendes. Man hatte unsere 5 Familien ruhig auf dem Berghang siedeln lassen, obwohl man aus langer Erfahrung wusste, dass die Stelle gefährlich war. Damit hatte es angefangen, dass man die 5 Familien aus dem Dorf ausschloss, was endlich dazu führte, dass sie durch ein Hochwasser vernichtet wurden, mit Ausnahme eines Kindes. Um sich nun aller Schuldgefühle zu entledigen, setzte die Bande eine Legende in die Welt. Der Schrein, sagten sie, sei es gewesen, der die Menschen im Dorf immer fest zusammenstehen ließ. Nur die fremden Familien, die dann gekommen seien, hätten sich davon ausgeschlossen. Das Leben, das sie führten, habe kein gutes Ende nehmen können. Nur ein Kind, das den Gott ehrte, als es der reißenden Strömung ausgeliefert war, dieses Kind sei gerettet worden. Als Kind aller im Dorf werde es seither großgezogen. So sah die erste Legende aus, die sie sich einredeten, um alle Schuldgefühl von sich abzuwälzen. Über die andere Legende war ich mir selbst nicht im Klaren. Was ich meine, Professor, ist der Sprung von dem Strohdach ganz allein hinüber auf das Dach des Pferdestalls. Vielmehr das Gefühl, das mich dazu brachte, Vater, Mutter und Schwester ohne ein Wort zu verlassen und den gefährlichen Schritt zu tun. Wir rasten unmittelbar auf den Brückenpfeiler zu. Doch die Gefahr, an der Brücke zu zerschellen, war auf dem Pferdestall nicht geringer. Er trieb ja so dicht bei dem Dach, dass man hinüberspringen konnte. Ich glaube daher nicht, dass ich mich retten wollte. Darum fühlte ich mich später auch nicht schuldig, obwohl ich als Einziger am Leben geblieben war. Was hatte mich aber dann dazu gebracht, über die tosende Flut hinweg zu springen? Eine Ahnung, Professor, die im Kopf des Zehnjährigen auftauchte und mir noch deutlich in Erinnerung ist, die eigentlich nur in einem wunderlichen Zustand von Geistesabwesenheit bestehende Ahnung, vier Leute sind zu viel für das Strohdach. Es ist nicht Platz genug für alle. Ich fühlte mich wie in Nebel gehüllt. Ich stand auf und sprang. Man sagt ja, dass es sowas gäbe bei Kindern. Eine wunderliche innere Klarheit bringt sie dazu, in den Tod zu gehen. Und hätten meine Eltern überlebt, weil ich Platz machte, hätte es geheißen, der Junge hat sich geopfert, um uns zu retten, was sie mir nie vergessen haben würden. Ja. Noch als Kind zeigte ich später das gleiche Verhalten wie damals im Hochwasser. Wieder traf ich, völlig geistesabwesend, eine Entscheidung. Da ich als Waise in dem Dorf gleichsam das Kind aller Familien geworden war, nahm ich mir vor, einmal Arzt zu werden und mich ganz in den Dienst des Dorfes zu stellen. Den Entschluss hatte ich meinen Pflegeeltern, dem Bürgermeister und seiner Frau offenbart, worauf mein Ansehen noch heller erstrahlte. Noch als Schüler wurde ich dann Gehilfe bei dem alten Doktor im Krankenhaus des Dorfes, um Erfahrungen für meinen künftigen Beruf zu sammeln. Nun ergab es sich, dass die Schüler der dritten Mittelschulklasse zum ersten Mal nach dem Krieg auf Klassenfahrt gingen. Mit dem Fährschiff setzten sie auf die Insel Kyushu über. 3 Tage später waren sie wieder da. Und während sie uns Schülern der unteren Klassen von ihren Erlebnissen erzählten, machten sie seltsamerweise den Eindruck, als ob sie vor Kälte Gänsehaut hätten. Dabei war noch Sommer. Schon da ahnte ich, dass etwas passiert war. Als am Tag darauf mehr als 10 von diesen Schülern fehlten, berichtete ich dem Lehrer, dass mit ihnen etwas nicht in Ordnung sei. Bei dem alten Doktor ging ich auch gleich vorbei, um ihm Bescheid zu sagen. Dann fuhr ich mit dem Rad durchs Dorf und suchte alle, die in der Schule gefehlt hatten, zu Hause auf. Schon bald war ich mit dem Ergebnis zurück. Die Kinder hatten allesamt Fieber und schweren Durchfall. So verkündete ich dem alten Doktor, es wäre bestimmt die Ruhe. Und ehe ich noch eine klare Antwort bekam, hatte ich schon in höchster Erregung über diesen meinen ersten Talentbeweis das Gemeindeamt verständigt. Umgeben von einer Schar kindlicher Verehrer, für die ich bisher schon der Junge war, der sich im Hochwasser durch gelassenes Handeln gerettet hatte und die mich nun auch bewunderten, weil ich die Infektion entdeckt hatte, rannte ich zwischen Krankenhaus und Gemeindeamt hin und her, was für die Ruhrepidemie die beste Reklame war. Noch am selben Tag wurden alle Schüler, die Ruhrsymptome zeigten, inzwischen waren es an die 20, in die Isolierstation gebracht. Sie lag jenseits des Flusses in einem großen Bambusdickicht. Die Ruhr, erklärte der alte Doktor, sei bis vor kurzem noch eine gefürchtete Krankheit gewesen. Doch habe man nun ein Mittel dagegen, Sulfonamid. Das würden alle bekommen und wenn sie sich schön ruhig verhielten, wäre die Sache in 3 Tagen ausgestanden. Die Isolierstation jedenfalls, ein provisorisches Gebäude aus Treibgut des Hochwassers, befand sich gegenüber der Stelle, wo unsere Siedlung gestanden hatte. Damals, als ich ungefähr 13 war, ist mir dieser Umstand erst aufgefallen. Es war nämlich so, dass ich den Kontakt zwischen Isolierstation und Krankenhaus halten sollte. So blieb ich über Nacht in der Station. Das Stöhnen der Kinder erfüllte den dunklen Raum. Ich stand an einem kaputten Fenster und sah hinüber auf das vom Mond erleuchtete andere Ufer. Dort trug der Boden nach dem Erdrutsch noch immer unverhüllt eine weiße Narbe. Später, nach dem tragischen Ereignis, war denn auch von der einen oder anderen Betreuerin zu hören, der Junge hat auf die Stelle gestarrt, wo die bei dem Erdrutsch zerstörten Häuser standen. Nun, nach Einbruch der Nacht, verschlimmerte sich der Zustand der Kinder. Alle bekamen Erbrechen und blutigen Durchfall. Die einzige Krankenschwester und die wenigen anwesenden Mütter konnten mit den Kranken nicht mehr fertig werden. Ich machte mich deshalb auf den Weg zum Krankenhaus über den schmalen Pfad, den Berg hinauf und durch den Kastanienwald bis an die Brücke. Doch der alte Doktor weigerte sich, meinen Bericht ernst zu nehmen. Schließlich hätten die Kinder Sulfonamid bekommen. Sie würden also bis zum Morgen das Schlimmste überstanden haben. wie sehr ich ihn auch bedrängte. Es machte auf ihn nicht den geringsten Eindruck. Heute, Professor, sehe ich das so, dass es sich um bereits sulfonamidresistente Rohrbazillen handelte, von deren Existenz der alte Doktor noch nichts wusste. Ich trat den Rückweg an, überquerte die Brücke, lief den Pfad hinunter, ohne Taschenlampe. Die Batterie war leer, sodass es mich stolpernd und stürzend abwärts zog, bis ich wieder bei der Isolierstation war. Dort hatte sich die Lage noch verschlimmert. Die Kinder schienen nicht mehr bei Sinnen. Die Betreuerinnen, die mich sehnlichst erwarteten und nun erfuhren, dass ich nichts erreicht hatte, machten mir böse Vorwürfe. Das war mir in meinem ganzen Dasein als Dorfliebling noch kein einziges Mal widerfahren. Auf der Stelle sollte ich umkehren und nicht nur zum Doktor, sondern auch zum Schuldirektor und zum Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr laufen. Ich sollte sie aus dem Bett holen und sagen, dass sie herkommen und helfen müssen. Ich war den Tränen nahe, als ich losrannte. Und da, Professor, wurde mir wieder zumute wie damals in dem Hochwasser. Es war, als ob mich mit einem Mal etwas von mir selbst trennte. Ich fühlte mich abwesend und wie schwerelos. Es ging mich alles nichts mehr an. Das Bambusdickicht durchquerte ich noch, erreichte auch im Kastanienwald den großen Stein, in dessen Höhlung frisches Wasser sprudelt. Und dort setzte ich mich. Nochmal aufgestanden bin ich nur, um mir die Hände zu waschen. Daran erinnere ich mich. Und dann trank ich aus der hohlen Hand. Ich setzte mich wieder auf den Stein und beobachtete die von hier aus genau in Augenhöhe liegende weiße Stelle, die nach dem Erdrutsch geblieben war. Fast eine Stunde saß ich da, regungslos, ohne mich um meinen Auftrag zu kümmern. Ich dachte die ganze Zeit über nichts, was nicht unbedingt im Widerspruch dazu steht, dass mir auch das Bild der fürchterlich stinkenden, nur von einer Glühbirne beleuchteten Station vorschwebte, in der sich einige Mütter über die stöhnenden Kinder beugten. In merkwürdig kühler, ruhiger Verfassung sagte ich mir, was nützt es sie jetzt, da sie so krank sind, zu retten, wenn sie dann doch nur alt werden und sterben. Währenddessen kamen vom Bambusdickicht rufende Frauenstimmen. Und gleich danach war einige Male deutlich zu hören, wie etwas ins Wasser plumpste. Das Geräusch, Professor, rührte daher, dass die fiebernden, fantasierenden Kinder solchen Durst bekommen hatten, dass sie in den hochwasserführenden Fluss sprangen. Es war wie eine Kettenreaktion. Eins tat es dem anderen nach. Auf dem großen Stein sitzend, erfrischt von dem kühlen Wasser und den Blick auf die vom Erdrutsch freigelegte, mondbeschienene Stelle geheftet, vernahm ich wieder und wieder das Plumpsen. Ich weiß, was Sie jetzt denken, Professor. Als die fiebernden Kinder nicht mehr zu halten waren und in den Fluss sprangen, 7 von ihnen sind dadurch ertrunken. Da, so behaupte ich, saß ich auf dem Stein in einem Zustand von Geistesabwesenheit. Ausgeschlossen, meinen Sie? Ich wollte mich nur nicht erinnern. Wie es wirklich gewesen sei, hätte ich verdrängt. Meine Psyche müsste man analysieren, dann würde sich die echte Erinnerung schon einstellen und dann würde ich auch wieder Halt im Leben finden. Das habe ich schon mehr als einmal zu hören bekommen. Ich hätte, während die kranken Kinder Schmerz litten, während sie vor Qual ins Wasser sprangen, hätte ich durch Betrachtung der vom Erdrutsch zeugenden, mondbeschienenen Stelle mein Rachegefühl geschürt. Dass ich nur absichtslos dasaß, während die Kinder den Tod fanden, sei ausgeschlossen. Doch ich hätte später, entsetzt über den Mord an den Kindern, meine wahren Gedanken verdrängt und ich würde mich noch immer an diese Lüge halten, die ich mir als Kind ausgedacht hätte. Natürlich wollten der Bürgermeister und der alte Doktor am nächsten Morgen von mir wissen, was passiert sei. Ich erzählte, dass die Ruhe auch bei mir angefangen hätte. Schon mit Fieber wäre ich hinauf durch den Kastanienwald gestiegen, dann aber zusammengebrochen. Ich kam ebenfalls in die Isolierstation. Da ich ein paar Tage später wirklich zwischen Leben und Tod schwebte, war nicht anzunehmen, dass ich gelogen hatte. Alle aus dem Dorf schienen die Abmachung getroffen zu haben, mir wegen der Sache unter keinen Umständen einen Vorwurf zu machen. Nur die Frauen. So oft ich bei den flachen Felsen vorbeikam, wo sie die Wäsche wuschen, hörte ich sie tuscheln. Der Junge hat im Mondschein auf die Stelle gestarrt, wo der Erdrutsch war. Meine Stellung im Dorf war somit dieselbe geblieben. Jedenfalls verhielt ich mich so, als glaubte ich das. Obwohl es doch einen deutlichen Unterschied gab. Ich gab mir nur möglichst den Anschein, es nicht bemerkt zu haben. Professor, was sich an meiner Stellung im Dorf verändert hatte. Bis zum Tumult um die Ruhe war ich ein echtes Lieblingskind gewesen. Und entzogen wurde mir dieses Privileg nicht. Jedoch war ich vorher ein positives Lieblingskind gewesen, dann stellte ich nach dem Tod der Schüler ein Lieblingskind der negativen Art dar. Vorher hatte sich jeder gleich wohlgefühlt, wenn er mich nur sah. Der Fluss am Morgen, der Bambushain im Abendlicht, ein lachendes kleines Kind, Blumen und Gräser, all dem vergleichbar war mein Dasein als Lieblingskind. Doch nach der Sache mit der Ruhe war ich in die Lage eines Menschen geraten, der immer auffällt und einfach nicht ignoriert werden kann. Auch ein solcher Mensch ist ja kein gewöhnlicher. Er ist ebenfalls ein Lieblingskind, eines der negativen Art. Ich hatte das Empfinden, dass man in mir so etwas wie einen Seuchengott sah, einen Unglücksbringer. Besonders an den Feiertagen, zu Neujahr, da war es offensichtlich, dass mir die Dorfbewohner aus dem Weg gingen. Nun lebte ich aber in dem Haus des Bürgermeisters und zu Neujahr kommen die Leute und gratulieren. Ein Zusammentreffen bleibt da nicht aus. Kam es dazu, stand jedem, der mich sah, ein ganz unverhohlener Widerwille auf dem Gesicht. Selbst der Bürgermeister und meine Pflegemutter schienen nicht gewillt, mich anzusprechen. Nicht mal, um mich zurechtzuweisen. Mir genügte es, den Geruch von Ablehnung einmal wahrgenommen zu haben. Wahrgenommen mit dem Spürsinn einer Weisen, die bei fremden Leuten aufgewachsen ist. Begegnete mir von nun an auf der Straße ein Hochzeitszug, ging ich sofort beiseite, damit mich keiner sah. Ich reagierte auf die Veränderung meiner Rolle umgehend mit der Ausbildung eines neuen Verhaltens. Einen Sturz von meinem Thron des, wenn auch negativen, Lieblingskindes hat es dadurch nicht gegeben. Aber schwierig war der Umgang mit den anderen Kindern. Auch das ist etwas, worüber ich später nachgedacht habe. Dass ich mich als Kind unter Kindern nicht so geschickt verhalten konnte wie den Erwachsenen gegenüber. Diese Veränderung vom positiven zum negativen Lieblingskind nachzuvollziehen, muss für die Kinder, darin erging es ihnen genauso wie mir, ziemlich schwer gewesen sein. Die Kinder brachten meine Rollen durcheinander. Zum Beispiel nach der Schule auf dem Sportplatz, wenn Fußball gespielt wurde. Ich spiele mit, denn im Grunde bin ich ein optimistisches Kind, das sich leicht mitreißen lässt. Und dann hat plötzlich einer Nasenbluten. Passiert so etwas, werden plötzlich alle still. Eben noch bin ich ihr Spielkamerad gewesen, der mit ihnen rumtobte, schrie und lachte. Nun sagt keiner mehr ein Wort. Alle belauern mich, als ob sie ein geradezu unheilbringendes Wesen erblickt hätten. Ich selber stehe wie angewurzelt. Und da ich den Blick gesenkt habe, spüre ich nur, wie sie sich zu einer anderen Stelle des Platzes hin entfernen. So ist das gewesen. Oder wenn es zum Spielen in den Wald ging, mal zogen wir los, um Bambus für Angelruten zu schneiden. Oder einer wusste von seinem großen Bruder, dass er im Wald Wildschweinjunge gesehen hat. Und die wollten wir uns auch ansehen, wollten sogar möglichst welche fangen. Doch bei all diesen Spielen im Wald war ich der Einzige, den eine bestimmte Sorge erfüllte. Als Einziger war ich nicht richtig bei der Sache. Und wenn dann der Augenblick der Dämmerung naht, sehe ich ihm mit Sorgen entgegen. Gleich, denke ich. Gleich muss es soweit sein. Und dann ist der Augenblick da. Himmel und Berge, Bäume und Gräser, selbst der Erdboden. Alles nimmt eine sonderbare Farbe von Einsamkeit an. Da fühlen die Kinder, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen. Was nun folgt, ist die Zweiteilung der Gruppe. Hier ich, dort alle anderen. Dann, wenn ich hinter dem Letzten nach Hause gehe, würdigt mich niemand eines Blickes. Doch, was soll ich weiter von mir aus negativem Lieblingskind erzählen? Das Resultat wäre doch nur eine Ansammlung von Geschichten und keine Erklärung für meinen Selbstmordversuch, als ich das zweite Jahr zur Oberschule ging. Also will ich Ihnen lieber erzählen, Professor. Auch wenn das für Sie jetzt sehr plötzlich kommt, was es damit auf sich hatte. Ich weiß selbst nicht, ob es mir damit ernst war. Was ich eben erzählte, ist mir jedenfalls immer häufiger passiert, sodass ich allmählich aufhörte, mit Gleichaltrigen zu spielen. Und bloß noch zu Hause saß und lernte. An so einem Tag im Winter ist es gewesen. Ich hatte mich davon überzeugt, dass niemand zu Hause war. Dann heizte ich das Bad. Ich wusste, dass das Blut leichter austritt, wenn man sich die Pulsadern in warmem Wasser öffnet, das dieselbe Temperatur wie der Körper hat. Dieses eigenmächtige Heizen ist es gewesen, das mir eigentlich stärker als alles andere das Gefühl gab, etwas Verbotenes zu tun. Als ich dann aber in dem lauwarmen Wasser hockte, allein an einem stillen Nachmittag, war ich ganz ergriffen. Am helllichten Tag baden, das hatte ich noch nie erlebt. Erlebt es auch später nicht, nur dieses eine Mal. Durch das Fenster konnte ich den Wipfel des Kamelienbaumes im Hof sehen. Auf seinen rund gewölbten, harten Blättern glitzerte das Nachmittagslicht und all diese Blätter bewegte ein kaum merklicher Wind. Bis dahin war mir nie aufgefallen, dass die Blätter an den Bäumen so unaufhörlich in Bewegung sind. Jedenfalls schnitt ich mir die Pulsadern mit einem Taschenmesser auf. Es stammte noch von dem verstorbenen Sohn des Bürgermeisters. Ein Prachtstück. Ich war mächtig stolz darauf. Bevor ich das Messer auf mein Handgelenk legte, redete ich mir gut zu, dass ich mir gleich einen Schmerz zufügen, etwas in diesem Schmerz aber auch als angenehm empfinden würde. Dann schnitt ich drauf los. Ratsch, ratsch. Als hätte ich das schon 100 Mal gemacht. Intuitiv traf ich so exakt, dass ich mich später als Student am Seziertisch darüber wunderte. Nun war ich zwar bis dahin ruhig gewesen, doch der Anblick des roten Wirbelstroms im Wasser ließ mich vor Schreck erstarren. Da ich nur noch zusehen konnte, hätte der Selbstmord eigentlich perfekt ausgehen müssen. Am Leben blieb ich, weil meine Pflegemutter nach Hause kam und sich wunderte, dass das Bad geheizt war. Als überraschend die Glastür öffnete und zu mir hereinsah, streckte ich ihr aus dem schon knallroten Wasser den linken Arm mit der Wunde entgegen, aus der das Blut nur so sprudelte. Nie vergesse ich das Gesicht, das sie machte, als ich ihr den aufgeschnittenen Arm entgegenhielt. Ein einziger Ausdruck von Abscheu. Und da begriff ich, warum ich meiner Pflegemutter den Arm entgegenstreckte und wie verfehlt die Erwartung war, die in dieser Gebärde lag. Nie wieder durfte mir ein so peinlicher Fehler passieren, das schärfte ich mir in diesem Augenblick ein. Gleichzeitig tat ich absichtlich so, als ob ich darum flehte. Entschuldige, dass ich das Bad geheizt habe. Entschuldige, entschuldige. Sie lief vors Haus, um Hilfe zu holen, und ein paar Nachbarn eilten herbei. Dann kam auch der Bürgermeister und der alte Doktor. Ich aber flehte nur immer um Entschuldigung. Meine Pflegemutter, besser gesagt, die Frau des Bürgermeisters, war, was keine andere Frau in dem Dorf gewesen ist, eine zarte Erscheinung mit feinen Gesichtszügen. Von ihren Gefühlen ließ sie sich kaum etwas anmerken. Mit mir sprach sie stets sehr höflich. Dabei habe ich von meinem 10. bis zu meinem 16. Lebensjahr sehnsüchtig darauf gewartet, von der Frau, die mich aufzog, auch geliebt zu werden. Zeigt denn ein kleines Kind, wenn es hingefallen ist, der Mutter nicht auch die schlimme Stelle, an der es blutet? Verlangt es nicht, dass sie etwas tut, damit es aufhört? Und beklagt es sich nicht bei ihr, als sei es ihre Schuld? Dasselbe hatte ich getan, indem ich meinen blutenden Arm aus dem roten Badewasser hob, um ihn der Pflegemutter zu zeigen. Und sie hat darauf mit reinstem Abscheu reagiert. Empört war sie, dass ihr etwas so Ekelhaftes vorgehalten wurde. Vor Wut ist ihr puppenhaftes Gesicht wie versteinert gewesen, als sie hinauslief. Ihr Ruf klang, als wollte sie sagen, kommt und schlagt ihn tot, den räudigen Hund, den Eindringling in meinem Bad. Was blieb mir anderes übrig, als weiter so zu flehen? Entschuldige, dass ich das Bad geheizt habe. Entschuldige, entschuldige. Diese absichtlich ausgestoßene Litanei passte, als hätte ich geahnt, was kommen würde. Denn vom Bürgermeister bekam ich, nackt und voller Blut, wie ich war, zu hören, du kannst nicht einfach machen, was du willst. Diesen Vorwurf machte mir der Bürgermeister stellvertretend für alle Bewohner des Dorfes. Mein Körper, mein lebendiger Leib war gemeint. Du kannst nicht einfach machen, was du willst. Mein Leib und mein Leben sind dazu da, bei anderer Gelegenheit eingesetzt zu werden und dann so, wie es er, der Bürgermeister und die Dorfbewohner für richtig halten. Das kam bei seinem müden und auch unbeholfenen Geschimpf heraus. Dadurch, Professor, bin ich mir über meine Rolle im Dorf klar geworden. Der Bürgermeister und all die anderen warteten nur auf die passende Gelegenheit, mich zu töten. Davon war ich von nun an überzeugt. Genauso, wie es der Dorflegende nach mit den einäugigen Karpfen im Teich des Schreins für Oyama Tsumi no Kami war. So ein einäugiger Karpfen, so ein für den Gott gehegtes Schlachtopfer, durfte sich doch nicht einfallen lassen, sich selber zu töten. Sicher war das, was der Bürgermeister sagte, nicht ganz so gemeint, aber welches war denn die eigentliche Absicht, die die Dorfleute verfolgten, als sie über Generationen hinweg 5 Familien auf dem Felsen zwischen dem Dorf und dem Naruya wohnen ließen? Den Gedanken, diese Menschen direkt umzubringen, haben die Dorfleute wohl nie gehabt. Doch sie wussten, dass die Bewohner dieser Häuser irgendwann einem Hochwasser zum Opfer fallen würden. Das aber heißt, dass man an einer ganz besonderen Stelle lange Zeit Leute leben ließ, damit sie bei der irgendwann hereinbrechenden Katastrophe die Schlachtopfer wurden. Was war das anderes, Professor, als dass sich die Dorfleute in einem bestimmten Areal menschliche Einaugen hielten? Das hatte ihnen Ruhe und Frieden verschafft. Und nun wollten sie mich, ihr letztes menschliches Einauge, keinesfalls durch eigenmächtigen Selbstmord verlieren. Langsam verheilte die Wunde an meinem Handgelenk. Und als ich wieder zur Schule ging, hatte ich aus all dem meine Schlussfolgerung gezogen. Jeden Morgen sagte ich mir, was bist du anderes als der letzte einäugige Karpfen in ihrem Gehege? Also musste ich überlegen, wie mein Leben unter diesen Voraussetzungen aussehen sollte. Der Selbstmordversuch erwies sich als Wende. Aus mir war ein Mensch geworden, der als Weise daran ging, seinen Lebensweg selbst zu planen. Schon bald würde für mich, das menschliche Einauge, die Zeit gekommen sein, die Rolle des Schlachtopfers zu erfüllen. Ich musste mich möglichst schnell vom Dorf freimachen, um jeden Preis. Würde mich aber der Bürgermeister, würden mich all die anderen so ohne weiteres freigeben? Auf keinen Fall. Ich war seit dem Hochwasser als Kind des Dorfes von allen aufgezogen worden. Sie hatten schon viel in mich investiert. Zu der Bilanz gehört auch der Tod einer ganzen Anzahl von Kindern, die in den Fluss gesprungen waren. Wäre ich einfach in die Stadt geflohen, die Angehörigen dieser Kinder wären die Ersten gewesen, die mich verfolgt hätten. Professor, die Existenz von Leuten aus dem Dorf, die mich suchen, mich zurückholen wollen, ist schon seit langer Zeit Realität. Für die Zukunft aber hatte ich meinen Ausbruch genau geplant. Erst einmal lernte ich, um Arzt zu werden. Der alte Doktor konnte das Krankenhaus nicht ewig weiterführen. Er und der Bürgermeister machten sich schon Gedanken um einen Nachfolger. Wenn ich also Arzt werden wollte, würde mich das Dorf dabei unterstützen und mich zum Studium in die Stadt gehen lassen. Nur dieses Studium kam dafür in Frage, denn wozu sonst hätten sie mich aus dem Dorf fortlassen sollen? Aus all diesen Erwägungen hatte ich mich für das Medizinstudium entschieden. Und so, wie ich seitdem die Verfolger im Kopf habe, Professor, das sagte ich ja schon, hat damals, seit ich das zweite Jahr zur Oberschule ging und mich auf die Aufnahmeprüfung für die Universität vorbereitete, das heißt, seit ich per Rad und Bahn zur Schule fuhr, in meinem Kopf auch die bis heute dauernde Flucht begonnen. So lange geht das schon, dass ich ständig auf der Flucht bin und so weit weg von dem Dorf im Tal hat sie mich schon geführt, bis hierher, nach Mexico City. Professor, un poco musica? Por relaxar? Agrupa canciones de 2 siglos. Pesada del programa de todo un poco. Buenas tardes. Es Natal, México. No hay llenas que llenas. Professor, bis ich in Tokio an die Universität kam, endlich mit dem Medizinstudium fertig wurde und das internistische Praktikum abschließen konnte, vergingen mehr als 10 Jahre. Mein Studium war ein langes auf der Stelle treten. Deshalb bekam ich auch diesen Streit mit der Botschaft hier in Mexiko. Natürlich wäre diesen Leuten früher oder später sowieso etwas eingefallen, um mich in der japanischen Kolonie zu isolieren, weil denen mit ihrem aufgeblähten Großmachtbewusstsein eine japanische Existenz wie meine nun mal nicht in den Kram passt. Aber über meine ärztliche Qualifikation habe ich nie die Unwahrheit gesagt. Einen staatlich anerkannten Abschluss besitze ich in der Tat nicht. Zwar nahm ich 5 Jahre lang immer an den Prüfungen teil, aber ich bestand sie nicht. Manche hatten mich schon den Verdacht, das sei Absicht, und ich wollte mich davor drücken, Arzt zu werden und, wie versprochen, in das Dorf zurückkehren. Zu der Zeit wurde ich nämlich von den Bewohnern dringend gebraucht. Der alte Doktor war tot. Seine Stelle hatte nicht mit einem neuen Arzt besetzt werden können. Immer mehr Leute waren fortgezogen. Das ganze Dorf war im Verfall begriffen. Vielleicht erinnern Sie sich, Professor, dass man damals von einer Entvölkerung der Dörfer in den entlegenen Landesteilen sprach. Zu der Zeit erschienen immer mal Leute aus dem Dorf, die sehen kamen, ob ich nicht etwa faulenzte und schon im Voraus wissen wollten, ob ich diesmal das Examen bestehen würde. Sie kamen stets in die Klinik, in der ich arbeitete. All diese Leute, die ziemlich grob mit mir sprachen, wenn ich mal im Tal zu Besuch war, die taten in Tokio, wer weiß wie vornehm. Mit einem Mal drückten sie sich ungeheuer höflich aus. Und nachdem sie gesprochen hatten, verharrten sie reglos, die Hände manierlich, auf den Knien, den Blick gesenkt. Von allen hörte ich jedes Mal dasselbe. Das Dorf hätte keinen Arzt mehr. Und wenn einer krank werde, müsse man ihn in die Stadt bringen. Meistens bliebe nichts übrig, als ihn dort ins Krankenhaus zu geben, was viel Geld koste. Es folgt noch Ermahnung, dass ich das Examen in diesem Herbst unbedingt schaffen müsse. Sollte ich es bestehen, müsste ich, wie versprochen, ins Dorf zurück. Und da würde es bis an mein Lebensende keinen Rennen für mich geben. Das wusste ich. Stellen Sie sich vor, Professor. Ich bin Arzt im Dorf, habe gerade angefangen zu arbeiten und schon ist die Praxis überschwemmt mit Patienten, so wie damals, als so viele Schüler die Ruhe hatten. Ein Patient ist darunter, den ich nicht kurieren kann. Da stürzen sich die anderen wütend auf mich und schlagen mich tot. So einen furchtbaren Traum hatte ich eines Nachts. Nicht, dass ich das Staatsexamen etwa durch Faulheit sabotiert hätte. Nein, ich gab mir jedes Mal die größte Mühe. Allerdings war mein Gehirn, betrat ich den Prüfungsraum, wie gelähmt. Ich war wie in Nebel gehüllt. Der Prüfling war dann nur das eine Ich, zu dem noch ein anderes gehörte. Und beide schienen weit voneinander entfernt zu sein. Wie damals bei der Ruhrepidemie. Da war ich auch so geistesabwesend und dachte nur, was nutzt es sie jetzt, wo sie krank sind, zu retten, wenn sie dann doch nur alt werden und sterben. Und statt für die kranken Kinder Hilfe zu holen, war ich im Mondschein sitzen geblieben. Daran erinnerte ich mich im Prüfungsraum. Erinnerte mich sogar an den Geschmack des Wassers, das ich mit der Hand geschöpft und getrunken hatte. Und dann erlebte das Dorf ein neues Hochwasser. Der Grund war die Eindämmung des Odagawa. Nur unser Dorf stellte man aber zurück, weil die Gemeindevertretung nicht die Kosten übernehmen konnte. Als dann der Fluss über die Ufer trat, war das Ausmaß der Zerstörung doppelt, ja dreifach so groß wie bei dem Hochwasser, das die 5 Häuser auf dem Felsen weggeschwemmt hatte. Da entschieden sich alle noch arbeitsfähigen Bewohner des Dorfes für die Auswanderung nach Kolumbien. Und nun kamen andere Boten zu mir nach Tokio. 5 Männer, die führenden Leute des künftigen Dorfes. Sie erschienen bei mir, so oft sie bei der Auswanderungsbehörde waren, und setzten mir jedes Mal eisern zu. Ich sollte mit ihnen nach Kolumbien gehen. Gewiss, sagten sie, mir fehle das Staatsexamen, aber einen richtigen Arzt konnten die Auswanderer nicht einstellen, sodass als zweitbester Anwärter ich in Frage käme. Und mich gedächten sie mitzunehmen, das stellten sie mit allem Nachdruck fest. Was sollte ich da noch erwidern? Doch die Besucher aus dem Dorf gaben noch etwas anderes zu erkennen. Jetzt, da alle im Dorf in Not waren, hatten sie sich wieder daran erinnert, an das positive Lieblingskind. Dessen wunderbare Kraft schien nun einem Manne zu eigen, der zwar nicht das medizinische Staatsexamen bestanden hatte, der aber Kenntnisse als Mediziner besaß. Auch Spanisch schien er zu sprechen. Gründe genug für die Dorfleute, nicht locker zu lassen, bis ich mit ihnen fuhr. Mit den Auswanderern an Bord gefangen zu sein, Professor, war angeblich, wie man mir später in beiden Dörfern vorwarf, ein geschicktes Manöver, da ich von Anfang an vorgehabt hatte, mich unterwegs abzusetzen. So ist es wirklich nicht gewesen. Die Dorfleute hielten mich gefangen. Und als ihr Gefangener in ihrem Gehege war an Flucht nicht mehr zu denken. Wie nicht anders zu erwarten war, hatte ich meiner Rolle als einäugiger Karpfen nicht entfliehen können. Tat ich da nicht gut daran, mich als ein Auge auch zu bekennen und die Schiffsreise nach Kolumbien mit denen, die mich in der Rolle ja wirklich brauchten, einfach zu genießen? Befördert wurden wir von einem Frachter, der Landmaschinen nach Mexiko brachte. Auf diesem Schiff begegnete ich einem kleinen, ewig schlecht gelaunten Mexikaner, der die ganze Zeit über Kopfschmerzen hatte. Er ist es gewesen, durch den ich meinem Leben die entscheidende Wende gab. Er fragte, in welche Gegend von Kolumbien wir denn gehen würden. In der Broschüre, die an uns Auswanderer verteilt worden war, war auch eine recht grobe Karte. Auf die zeigte ich und versuchte, die Erklärung, die man uns dazu gegeben hatte, irgendwie in Spanische zu übertragen. Zuerst sagte ich, müssten wir in die Zentralkordillere, und etwa hier im Hochland von Tierra Filia liege die Stelle. Der Boden solle zwar nicht so gut wie auf den Besitzungen der Weißen sein, aber doch eine ganze Klasse besser sein als das Land der Schwarzen und Indios. Seitlich fließe sogar ein Fluss, der Magdala, nach spanischen Worten suchend, beschrieb ich ihm stammelnd das Gebiet. Dabei bemerkte ich, wie der Mexikaner reagierte. Wo der Ort lag, hat er sofort erfasst. Aber zunehmend machte er den Eindruck, als sei ihm mein Anblick kaum mehr erträglich. Wie bei dem erzwungenen Anblick von etwas Verhängnisvollem, das ihm wachsende Beklemmung bereitete. Endlich, als hätte sein Unmut den Höhepunkt erreicht, stand er mit einem abrupten P auf und verließ den Raum. Mir aber schoss in diesem Moment ein ganz neuer Gedanke durch den Kopf. In der Kabine, zusammengepfercht mit all den anderen unverheirateten Männern aus dem Dorf, konnte ich dann die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Mit offenen Augen zwischen den nach Schweiß riechenden Männern liegend, versuchte ich in Worte zu fassen, was ich zuvor blitzartig erkannt hatte. War die Art, wie sich der Mexikaner mir gegenüber verhielt, nicht genau dieselbe, die ich schon als Kind im Verhalten der Dorfleute gegenüber den Bewohnern der fünf Häuser auf dem Felsen erlebt hatte? Das heißt, in den Augen des Mexikaners war das uns zugewiesene Siedlungsgebiet eine besonders unheilvolle Stelle. Sollten wir ausersehen sein, den Bewohnern der Zentralkordilleren bei einer Katastrophe als Schlachtopfer zu dienen, ihre einäugigen Karpfen zu werden? Bisher hatte ich geglaubt, ich allein sei der einäugige Karpfen, von den Auswanderern extra mitgenommen für den Notfall. Aber verhielt es sich nicht ganz anders? Meine Rolle war ja eher die, dem Schwarm all der einäugigen Karpfen in das neue Gehege voranzuschwimmen, als Anführer. Nach jener Nacht fingen bei mir Erbrechen und Durchfall an. Nichts Essbares behielt ich mehr bei mir. Nicht mal Wasser. Im Laufe der weiteren Fahrt ergab sich, dass mein Leben in Gefahr war, falls ich nicht in einem Krankenhaus behandelt würde. So ging ich in Mexiko von Bord, Professor. Das ist jetzt 12 Jahre her. So lange schlage ich mich hier schon durch, immer auf der Hut vor Verfolgern. Zuerst hat mir die Botschaft hier sogar geholfen. Sie hatten wahrscheinlich die Hoffnung, mich als Arzt der japanischen Kolonie beschäftigen zu können. Doch der zuständige Sekretär ließ hintenrum über mich verlauten, ich wäre gar kein Arzt. Was mich dem Botschafter so verdächtig machte, dass er der Sache nachging. Aber mir war ein ungestörtes Dasein in Mexico City sowieso unmöglich geworden. Gewiss, wenn die tüchtigsten Leute des Dorfes auswandern, braucht so ein Kolonistenverband einen Arzt. Also war das Erste, was die Dorfleute nach der Einwanderung unternahmen, dass sie jemanden losschickten. Auf der Suche nach mir war der erste Verfolger eingetroffen. Ich hatte die Nachricht in einem Restaurant aufgeschnappt. Und da ich mich in der Stadt noch nicht auskannte, bin ich überstürzt geflüchtet, wohin der erste Bus mich trug. Von da an, Professor, lebte ich in kleineren Orten, zuletzt sogar in fast nur von Indios bewohnten Dörfern. Es gibt viele medizinische Einrichtungen, die Kräfte suchen. Viel Geld verlangte ich nicht. Mir ging es mehr darum, einen Platz zum Schlafen und mein Essen zu haben. Und wenn ich dann noch Alkohol haben konnte, war mir jede Arbeit recht. Morgen, Professor, gehe ich für einige Zeit nach Papalopan. In der Gegend habe ich viele Bekannte noch aus der Zeit, dass dort eine UNESCO-Kampagne gegen die Malaria lief. Immer wenn es mir in Mexico City zu brenzlig wird, mache ich mich auf diese Art davon. Nun, falls Sie wissen wollen, ob ich den Sinn meines Lebens denn darin gefunden hätte, immer nur auf der Flucht zu sein? Es ist ja nicht so, Professor, dass ich in den 12 Jahren hier überhaupt nichts Positives getan hätte. Ich denke nämlich daran, in Mexiko, mithilfe all der Leute, die ich erfolgreich behandelt habe, ein Dorf aufzubauen. Alles in diesem Dorf soll nur von mir und meinen ehemaligen Patienten entschieden und verwaltet werden. In den zurückliegenden 12 Jahren habe ich vielen von dem Plan erzählt. Wie das bei den Leuten, die ich behandle, so ist, leben sie alle nicht in ordentlichen Verhältnissen, abgesehen von Ihnen, Professor. Alle, denen ich von dem Plan erzählte, versicherten mir, dass es bei der Weite des Landes ganz einfach wäre, ein Dorf zu gründen. Mit luftgetrockneten Ziegeln aus Lehm Häuser zu bauen, erfordert sehr viel Arbeit. Technik braucht man dazu kaum. Doch wenn ich erst angefangen habe, ein solches Dorf wirklich aufzubauen, werden mich die Ärmsten der Armen, die ich behandelt habe, sicher nicht im Stich lassen. Und sind dann die Grundlagen des Dorfes gelegt, will ich meinen Verfolgern nicht länger entfliehen. Im Gegenteil, suchen will ich sie, um ihnen ganz klar zu sagen, statt mich zu holen, gebt lieber eure Dörfer auf und kommt zu mir in das Dorf, das ich gegründet habe. Bei den topografischen Verhältnissen in Kolumbien und Chicoco ist ja nicht anzunehmen, dass sich die beiden Orte gedeihlich entwickelt haben. Würde man sonst nach so langer Zeit noch immer nach mir suchen? Wenn Ihnen das nun erst recht illusorisch erscheint, Professor, will ich dazu noch etwas sagen. An die Legende von dem Lieblingskind, das sich in reißendem Wasser auf einem Pferdestall treibend vor dem Schrein verneigte. Erinnern Sie sich noch? Ob es wirklich so war oder nicht, wüsste ich selber nicht genau, so sagte ich Ihnen damals. Ist mein Dorf aber erst einmal fertig und es taucht wieder ein Verfolger auf, werde ich ihm Folgendes erklären. Als ich an dem Schrein von Oyama Tsumi no Kami vorbeitrieb, habe ich mich verneigt. Dadurch bin ich gerettet worden, um dabei zu sein, wenn unser Dorf in Japan und Kolumbien in Bedrängnis ist. Denn Oyama Tsumi no Kami befahl mir, einen hellen, sonnigen Ort ausfindig zu machen, um alle Bewohner des Dorfes dorthin zu führen. Das soll deine Rolle sein, sagte er. Da verneigte ich mich und versprach, sie zu erfüllen. Jetzt, wo ich den Ort gefunden und ein Dorf gebaut habe, erwarte ich euch. Es ist kein Ort wie der, an dem die 5 Häuser standen. Keiner, der immer nur im Schatten liegt. Sein Name steht jetzt schon fest. Taiyoya soll er heißen. Sonne. Professor, ganz unempfindlich gegen Schmerz macht die Narkose nicht. Mit diesen Indio-Kräutern ist es nun mal so. Bisher waren es fast nur Kinder, denen ich auf diese Art die Zähne zog. So gesehen, Professor, sind Sie jetzt auch ein wenig Kind. Das Kind, das die Narkose aus Ihnen gemacht hat. Die meisten Leute glauben ja, dass es beim Zähneziehen darauf ankommt, den Zahn herauszuziehen. In Wirklichkeit muss man ihn so fest es geht packen und dann mit kräftigem Druck drehen. Tief drinnen in Ihrem Körper wird es dann knirschen und krachen. So, als ginge es Ihnen an die Wurzel des Lebens. Aber Ihr Leben ist nicht in Gefahr, Professor. Es sind nur 2 Zähne. Trotzdem wäre es gut, wenn jeder bei Zeiten so eine Erfahrung machte. Am Leben zu sein und schon zu empfinden, wie es sein wird, zu sterben. Denn wenn es wirklich ans Sterben geht, bleibt einem keine Zeit mehr für solche Erfahrungen. In dem Dorf, das ich baue, Professor, hätten Sie nicht Lust, eines Tages dort Lehrer zu werden? Die Zähne, die ich Ihnen jetzt ziehe, werden Lücken hinterlassen. Und die werden Sie stets an mich erinnern. Und dann werden Sie an das Dorf in Mexiko denken. Durch göttlichen Spruch geschaffen von dem Kind, das das Hochwasser überlebte. Dabei wird mein Dorf in ihrem Inneren deutlich Gestalt annehmen. Oh. Der einäugige Karpfen. Hörspiel nach der Erzählung Der Sündenbock von Kenzaburo Oe. Aus dem Japanischen von Buki Kim. Bearbeitung David Kotjewitz. Es sprach Hermann Lause. Technische Realisation Ingeborg Kiepert, Angelika Bruchhaus und Christoph Bette. Regieassistenz Thomas Wolferts. Musik Henrik Albrecht. Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2001.